Hallo, hier ist Wolfram. Ich mache diesen Podcast mit Kaspar Hauser, dieses Hörbuch. Es geht auch gleich los mit Kapitel 7. Ich wollte nur vorher kurz ein paar erklärende Worte loslassen, sozusagen. Und es hat relativ lang gedauert mit diesem Kapitel, was mir sehr leid tut. Aber das kann sein, dass das auch in Zukunft, sagen wir mal, ich weiß nicht genau, wie schnell ich immer neue Kapitel schaffe. Das hat verschiedene Gründe. Einmal sind die Kapitel ziemlich lang. Da sitze ich also pro Folge wirklich mehrere Stunden dran. Und dann kann ich den Kaspar auch nur nachts aufnehmen. Sonst hätte ich alles das, was man jetzt vielleicht hört, auch mit drauf. Also die Straße müsste man hören. In der Küche wird gerade gekocht. Mein Nachbar hat vorhin noch Musik gehört, jetzt nicht mehr. Deswegen bitte ich ein bisschen Nachsicht und Geduld mit mir und Kaspar. Und noch ein Problem ist, es kann auch manchmal Download-Schwierigkeiten geben. Das liegt einfach daran, dass die Dateien bei Archive.org gespeichert sind, dem Internetarchiv in Amerika, weil das nichts kostet. Und wenn die Amis wach werden, also bei uns so gegen Abend, wird es dann möglicherweise ziemlich langsam oder ist vielleicht gar nicht mehr zu erreichen. Also dann einfach nochmal wann anders probieren. Sollte jemand irgendwie eine andere Möglichkeit wissen, also wo man kostenlos irgendwie zuverlässig Speicherplatz kriegt, oder sollte jemand irgendwie eine Möglichkeit haben, dann bin ich dem sehr aufgeschlossen. Dann wollte ich einfach mal Danke sagen an alle, die sich für das Hörbuch interessieren, und habe noch eine Bitte. Ich brauche eure Unterstützung. Also, wenn euch das Hörbuch gefällt und ihr kennt andere Leute, die auch Hörbücher mögen, dann einfach weiterempfehlen. Wenn ihr eine eigene Website oder einen Podcast habt, freue ich mich sehr über Erwähnung und Verlinkung. Für Podcasts hätte ich auch mal ein kleines Promo gebastelt. Und dann würden mich sehr eure Kommentare und Meinungen freuen. Auf meiner eigenen Website einfach unter wolframhuke.de oder auf podcast.de oder podster.de oder vielleicht sogar eine Rezension im iTunes Music Store. Wenn es euch gefällt, wenn ihr Tipps habt für mich, auch gern ernst gemeinte Hinweise, wenn euch mal was nicht so gefällt. Ganz ehrlich, wenn ich einen netten Kommentar kriege, dann ist für mich ein ganzer Tag sozusagen sehr fröhlich. Ja, und dann, wer will, das ist jetzt kein Spendenaufruf oder Bettelei, aber als armer Student sei mir dieser Hinweis gestattet, wer will, kann auch finanziell unterstützen. Es gibt auf der Kaspar-Seite, also unter wolframhuke.de/kaspar, rechts oben zwei Buttons. Mit dem einen kann man auch anonym bleiben, da klickt man drauf und dann wird eine Telefonnummer angezeigt, 0900-Nummer für 2 Euro irgendwas. Die kann man anrufen, und die andere Methode wäre PayPal. Also, wenn dieser Hörbuch-Podcast was wert sein sollte, ein armer Student freut sich eigentlich über jede Form der Unterstützung. Also, weiterempfehlen, Kommentare hinterlassen und, wenn möglich und gewünscht, gern noch was spenden. So, und jetzt geht's dann endlich los mit Kapitel 7. Viel Spaß! Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens. Ein Roman von Jakob Wassermann. Gelesen von Wolfram Huke. Stellt die Metaphysik auf die Probe. Der Präsident blieb länger als eine Woche in der Stadt. Während dieser Zeit kam er entweder ins Daumersche Haus, um Kaspar zu sprechen, oder er ließ den Jüngling zu sich in den Gasthof rufen. Feuerbach liebte nicht Zeugen seines Zusammenseins mit Kaspar. Seit er an einem der ersten Tage mit ihm durch die Straßen gegangen war, wo der früh gealterte, doch mächtig anzuschauende Mann neben dem zarten, ein wenig gebückt gehenden jungen Menschen allenthalben Aufsehen erregt hatte, und an einer Ecke, an der die beiden vorüber mussten, ein Kerl wie aus der Erde gewachsen plötzlich neben ihnen hergeschlichen war. Seitdem verzichtete der Präsident darauf, sich mit seinem Schützling öffentlich zu zeigen. Seine Gespräche mit Kaspar, so geschickt sie auch eine Beziehungslosigkeit bisweilen vortäuschen mochten, verfolgten natürlich einen ganz bestimmten Zweck. Kaspar, der davon wenig merkte, teilte sich seinem hohen Gönner ohne Befangenheit mit. Und durch sein unschuldiges Geplauder wurde Feuerbachs Herz oft sonderbar bewegt, so dass er, dem Wort und Sprache in Fülle gegeben waren, sich nicht selten zum Schweigen verurteilt fand. Ja, Er verlor an Sicherheit. Kaspars Blick gleicht dem Glanz eines morgendlich reinen Himmels, bevor die Sonne aufgeht, schrieb er an eine altvertraute Freundin. Und manchmal ist mir unter diesem Blick zumute, als halte der rasend dahinstürmende Schicksalswagen zum ersten Male still. Die ganze Vergangenheit steht auf. Erlittene Willkür und Ertrug des Rechts, die Kränkungen des Neides und manche Tat, deren Früchte faul und ekel am Wege liegen. Dazu kommt, dass ich ihm betreff seiner unbekannten Herkunft auf einer Spur bin, die mich, ich fürchte, sehr an den Rand eines verderblichen Abgrunds führt, wo es gilt, sich den Göttern zu vertrauen, denn Menschen werden dort keinem Gesetz mehr untertan sein. Am letzten Tag der Anwesenheit Feuerbachs schickte sich Kaspar eine Stunde vor Abend zum Ausgehen an, da der Präsident ihn zu sich bestellt hatte. Er trat ins Wohnzimmer, um zu sagen, dass er gehe, und fand Anna Daumer allein. Sie saß am Fenster und las gerade das Büchlein des Polizeirats Merker. Kaum, dass Kaspar die Tür geöffnet, versteckte sie das Heft rasch und erschrocken unter der Schürze. »Was lesen Sie denn da? Und warum verbergen Sie es denn?« fragte Kaspar lächelnd. Anna errötete und stotterte etwas. Darauf schaute sie mit feuchten Augen empor und sagte, »Ach, Kaspar, die Menschen sind doch gar zu schlecht.« Er entgegnete nichts, sondern lächelte noch immer. Das erschien Anna auffallend, aber Kaspar dachte sich weiter gar nichts dabei. Es war eine seiner Seltsamkeiten, dass er sich nie entschließen konnte, eine Frauensperson ganz ernst zu nehmen. »Frauenzimmer können nichts als dasitzen und ein wenig nähen oder stricken«, pflegte er zu sagen. »Sie essen und trinken unaufhörlich und alles durcheinander, und deswegen sind sie immer krank. Auf andere Weiber schmähen sie, und wenn sie dann mit ihnen beisammen sind, tun sie schön und lieb.« Als er einmal in solcher Weise redete, beklagte sich Frau Daumer, doch er antwortete ihr, »Sie sind kein Frauenzimmer, Sie sind eine Mutter.« Auch ereignete sich einst, dass er bei einem Paradezug von Seiltänzern einem zu Pferd sitzenden Mädchen, dessen bunter Putz und Reitkunst seine Aufmerksamkeit erregt hatten, ein paar Straßen weit folgte. Darüber ärgerte er sich nachher gewaltig, und er meinte, nun sei es ihm doch auch einmal geschehen, was bei anderen, wie er höre, zuweilen der Fall sei. Er sei einem Weibe nachgelaufen. Er sagte, dass er zum Nachtessen wieder zu Hause sein werde. Aber Anna erwiderte, das sei wohl zu spät. Ihr Bruder habe davon gesprochen, dass er den Abend mit Kaspar bei der Magistratsrätin Behold verbringen wolle. Die Rätin habe schon einige Male darum gebeten, sie sei eine einflussreiche Person, und wenn Daumer sich nicht eine Feindin an ihr machen wolle, müsse er der Einladung folgen. »Der Herr Präsident geht vor«, sagte Kaspar verdrossen, und ging. Es war mildes Wetter, der Schnee war längst verschwunden, weiße Wolken zogen über die spitzgiebligen Dächer hin. Als Kaspar in das Zimmer trat, das der Präsident bewohnte, saß dieser am Schreibtisch und blickte mit zurückgelehntem Körper düster sinnend ins Leere. Erst nach einer Weile wandte er sich zu Kaspar und redete ihn aus seinem dunklen Nachdenken heraus ohne Begrüßung an. »Ich kehre morgen nach Ansbach zurück, Kaspar, wie Sie ja wissen«, begann er und verdeckte die Augen mit der Hand. »Sie werden mich einige Wochen, ja vielleicht Monate lang nicht sehen. Ich möchte hier und da von Ihnen Nachricht haben, von Ihnen selbst, will Sie aber nicht auffordern, mir regelmäßig zu schreiben, damit Ihnen nicht eine ungern erfüllte Pflicht daraus erwachse. Nun dachte ich mir, Ihnen eine Gelegenheit zur Mitteilung zu geben, bei der Sie mehr auf sich selbst als an andere gewiesen sind. Sie sollen nicht zur Rechenschaft befohlen sein, aber was Sie einem Freund oder, sagen wir, Ihrer Mutter anvertrauen würden, das sollen Sie hier aufbewahren.« Damit reichte er Kaspar einen blauen Pappdeckeln gebundenes Schreibheft. Kaspar ergriff es mechanisch und las auf einem weißen herzförmigen Schildchen »Tagebuch, Stundenbuch für Kaspar Hauser«. Er schlug es auf und gewahrte auf der ersten Seite ein geklebtes Bild Feuerbachs und darunter von der Hand des Präsidenten geschrieben die Worte »Wer die Stunde liebt, der liebt Gott. Der Lasterhafte entflieht sich selbst.« Kaspar schaute den Präsidenten mit großen Augen ängstlich an. Er wiederholte für sich im Stillen, mit unsichtbarer Bewegung der Lippen, die geschriebenen Worte und dann, was der Präsident zu ihm gesagt. Alles verfloss im Nebel und des feierlichen Tones halber in eine Ahnung von Gefahr. Es pochte an die Tür, und auf das Herein des Präsidenten brachte ein Eilbote einen Brief. Kaum hatte Feuerbach, ohne das Schreiben zu öffnen, einen Blick auf das Siegel geworfen, als er die Handglocke läutete und dem eintretenden Diener den Befehl gab, es solle sogleich angespannt werden. »Ich muss noch diesen Abend reisen«, sagte er zu Kaspar. In unbestimmtem Lauschen und Warten blieb Kaspar stehen. Der Postillon im Hof knallte mit der Peitsche, ein Hauch der Ferne umwehte Kaspar. Er spürte plötzlich etwas von der Größe der Welt. Und die Wolken am Himmel schienen Arme herunterzustrecken, um ihn emporzuheben. Als der Präsident ihm die Hand zum Abschied reichte, bat er schmeichelnd, mit verlangendem Lächeln, »Möchte auch mitfahren.« »Wie, Kaspar«, rief der Präsident in gespielter Überraschung, und plötzlich wieder das frühere »Du« der Anrede wählend. »Willst du denn fort von den Nürnbergern? Hast du denn vergessen, was du deinem gütigen Pflegevater schuldig bist? Was würde Daumer sagen, wenn du ihn so undankbar verließest? Und viele andere wackere Männer, die sich deiner angenommen haben? Es erstaunt mich, Kaspar. Bist du denn nicht gern hier?« Kaspar schwieg und senkte die Augen. »Hier ist immer dasselbe«, dachte er. Er sehnte sich fort. Er dachte, einmal könnte man fortgehen. Man könnte in der Nacht das Tor öffnen und könnte gehen, ohne den Weg zu wissen. Vielleicht käme dann einer, um zu fragen, »Wohin, Kaspar?« Und er führt ihn zu einem Schloss, vor dem viel Volk versammelt ist. Drinnen ruft eine Stimme Kaspars Namen, die Leute machen Platz, und viele Arme deuten auf das Tor, dem er zuschreitet. »Sprich«, mahnte der Präsident barsch. »Sie sind alle gut zu mir«, flüsterte Kaspar mit zuckenden Lippen. »Nun also, es ist nur...« »Was? Was ist? Heraus mit der Sprache!« Kaspar schlug langsam die Augen auf, machte mit dem Arm eine weite Geste, als wolle er den ganzen Erdkreis in das Wort einbeziehen, und sagte, »Die Mutter!« Feuerbach wandte sich weg, ging zum Fenster und blieb schweigend stehen. Eine Viertelstunde später schritt Kaspar durch die engen Gassen beim Rathaus und kam alsbald auf den menschenverlassenen Egidienplatz. Es war schon dunkel geworden. Vor der Kirche brannte eine Öllaterne, und während er nach links abbog, wo das niedere Buschwerk einer Gartenanlage den Platz gegen die Laufergasse schloss, gewahrte er einen ruhig stehenden Mann, der gebeugten Kopfes nach ihm hersah. Kaspar ging ein wenig langsamer. Plötzlich sah er, dass der Mann den Arm hob und mit dem Finger winkte. Kaspars Herz klopfte laut. Irgendetwas zwang ihn, der stummen Aufforderung des Unbekannten zu folgen. Der Mann fuhr fort, mit dem Finger zu winken, und wie hingezogen trat Kaspar ein paar Schritte auf ihn zu. Da ging der Mann tiefer in das Gehölz, hörte aber nicht auf zu winken. Kaspar konnte sein Gesicht nicht sehen, das unter dem weit in die Stirn gedrückten Hut versteckt war. Er folgte dem Menschen, obwohl alle Fibern seines Leibes widerstrebten. Mit Grauen fühlte er sich Schritt um Schritt gezogen. Seine Augen waren aufgerissen, Staunen und Schrecken lagen in seinem Gesicht, und die Hände hielt er mit gespreizten Fingern von sich gestreckt. Schon war er dem Unbekannten so nahe, dass er dessen gelbe Zähne zwischen den Lippen schimmern sah. Und wer weiß, was geschehen wäre, wenn sich nicht in diesem Augenblick auf der anderen Seite des Gebüschs ein Trupp betrunkener junger Leute hätte hören lassen. Der fremde Mann stieß einen gurrenden Laut aus, bückte sich rasch und war unter dem Schutz des Laubwerks im Nu verschwunden. Auch Kaspar kehrte um und rannte gegen die Kirche. Er lief geradewegs mitten in die Schar der Lärmmacher hinein, die ihn aufzuhalten suchten, und so vermischte sich ein Schrecken mit dem anderen. Nur mit Mühe riss er sich los, einige folgten ihm schreiend, er verdoppelte seine Eile, der Hut fiel ihm vom Kopf, er ließ ihn liegen, rannte so schnell er konnte durch die Judengasse und weiter und ging erst wieder langsamer, als er sich auf der Brücke zur Insel Schütt befand. Daumer war schon unruhig geworden und wartete vor dem Haustor. Betroffen hörte er Kaspers hastigen und unklaren Bericht an, und nach einiger Überlegung meinte er, er glaube nicht recht an das Abenteuer. »Da hat dir wohl deine allweil erregte Fantasie einen törichten Streich gespielt«, sagte er ungewöhnlich streng. »Nein, es ist wirklich wahr«, beteuerte Kaspar. Dann klagte er, dass er den Hut verloren habe. Und schließlich zeigte er, auf einmal ganz heiter geworden, das Heft, das ihm der Präsident geschenkt und das er während der ganzen Zeit krampfhaft in der Hand festgehalten hatte. Zerstreut besah es Daumer. »Hat dir Anna nicht gesagt, dass wir zur Magistratsrätin gehen?«, fragte er missgelaunt. »Es ist höchste Zeit. Mach flink und zieh dir den Sonntagsrock an.« Kaspar schaute ihn mit schrägem Blick von unten an und ging zögernd ins Haus. Daumer, der schon in Gesellschaftskleidung war, wandelte zweimal bis zum Pegnitzufer und wieder zurück. Eine halbe Stunde verfloss und Kaspars langes Ausbleiben machte ihn endlich ungeduldig. Er eilte die Stiege hinan und betrat Kaspars Zimmer, wo eine Kerze brannte. Zu seinem Ärger nahm er wahr, dass Kaspar angekleidet auf dem Bette lag und schlief. Er rüttelte ihn an der Schulter, ließ aber plötzlich ab, durchmaß ein paar Mal das Zimmer, ohne seines Missmuts Herr zu werden. Dann stieß er zornig hervor, »Ach was, soll die Neugier der guten Leute um ihren Schmaus betrogen werden?« Durch den finstern Flur schritt er ins Gemach der Schwester, die vor dem Klavier saß und spielte. Er legte ihr den Fall vor, und Anna gab ihm ohne weiteres Recht, dass er Kaspar zu Hause lasse. »Dann muss jemand zur Rätin und unser Ausbleiben entschuldigen«, sagte Daumer in einem Ton, als ob das Versäumnis sonst schlecht ausgelegt werden könne und er Unannehmlichkeiten zu befürchten habe. Anna erwiderte, die Magd sei nicht da. Und nach einigem Besinnen erklärte sie sich bereit, den Gang selbst zu tun. Als sie fort war, setzte sich Daumer zu den Büchern, rückte die Lampe zurecht und las. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen und fuhr bei jedem laut zusammen. Nach einer geraumen Weile hörte er Schritte. Anna trat hinter seinen Stuhl und sagte hastig, die Magistratsrätin sei mitgekommen, um Kaspar zu holen. Daumer sprang auf. »Das heißt, ich den Spaß zu weit getrieben«, murmelte er entrüstet. Anna legte ihm die Hand auf den Mund, denn schon stand die Rätin in der Tür, reich geschmückt, im Seidenmantel, ein kostbares Spitzentuch um den Kopf. Sie war eine nicht mehr ganz junge, aber sehr stattliche Frau, ungewöhnlich groß gewachsen, mit ungewöhnlich kleinem Kopf. In ihrem Betragen vermischte sich das modisch-französische und das nürnbergerisch-provinzliche auf eine nicht immer ganz einwandfreie Weise. Und wo jenes zur Geltung kommen sollte, guckte dieses wie der Zipfel eines schlecht verborgenen Arme-Leute-Gewands unter einer brokatenen Tunika hervor. Sie rauschte auf Daumer zu, majestätisch wie eine schaumige Woge, und der gute Mann, niedergeschmettert von so viel Glanz, vergaß seinen Groll und führte die dargereichte Hand der Dame an seine Lippen. »Muss ich selbst Sie an Ihr Versprechen erinnern?« rief sie mit einer sonoren, kräftigen Stimme. »Was soll's bedeuten, Professor? Was ist vorgefallen? Weshalb die Absage? Sie sehen, ich verlasse meine Gäste, um ein Wort einzulösen, das Ihnen zu brechen so leicht wird. Keine Ausflucht, lieber Daumer, Kaspar muss mit. Wo ist er?« »Er schläft«, erwiderte Daumer zaghaft. »Nom de Dieu, er schläft, dass dich das Mäusle beißt. So wird man ihn halt wecken. Marsch, marsch voran.« Daumer hatte nicht den Mut zu widersprechen. Dies zupackende Gebaren beraubte ihn der gegenständlichen Gründe. Er nahm die Lampe und schritt voraus. Anna, die zurückblieb, räusperte sich empört. Dies beirrte aber Frau Behold keineswegs, und als Antwort zuckte sie nur verächtlich die Achseln. Daumer stand so versonnen an Kaspars Lager, dass er die Lampe wegzustellen vergaß. In der Tat vermochte es schwerlich etwas Schöneres zu sehen geben, als den Engelsfrieden und die rosenhafte Heiterkeit, die auf dem Gesicht des Schläfers leuchteten. Frau Behold schlug unwillkürlich die Hände zusammen, und darin lag Wahrheit und Gefühl. »Bestehen Sie noch darauf, ihn zu wecken?« fragte Daumer richterlich. Der Schlaf ist heilig. Die seligen Geister werden fliehen, sobald unsere Hand ihn berührt.« Frau Behold klappte die Lider auf und zu, als wollte sie das bisschen Rührung davonjagen, wie man Fliegen mit einem Wedel vertreibt. »Schön gesagt«, spottete sie, und ihre Stimme surrte wie das Rädchen einer Spindel. »Aber ich bestehe auf meinem Schein. Ich will dem Buben was dafür schenken. Und was die seligen Geister betrifft, die kommen wieder. Zum Schlafen gibt's Nächte genug.« Während Daumer den Schlafenden bei den Schultern emporhob und durch zärtliches Zureden mehr sich selbst als Kaspar zu beschwichtigen schien, zeigte sich in dem kleinen Gesicht der Frau Behold eine wunderliche Erregung. Sie blinzelte mit den Augen, ihre Unterlippe wurde schlaff und entblößte eine schmale, feste Zahnreihe wie bei einem Nagetier. »Pauvre Diable«, murmelte sie, »armes Herzle«, und erfasste Kaspars Hand. Davon erwachte Kaspar völlig, befreite die Hand mit einem Ruck und schüttelte sich. Sein trunkenmüder Blick fragte, was man mit ihm vorhabe. Daumer erklärte es, schenkte Wasser in ein Glas und gab ihm zu trinken, nahm den Sonntagsrock, der schon bereit lag, und hielt ihn zum Anziehen hin. Kaspar heftete den verdunkelten Blick auf Frau Behold und sagte trotzig, »Ich will nicht zu der Frau.« »Wie, Kaspar?« rief Daumer erstaunt und verletzt. Zum ersten Mal vernahm er dies »Ich will nicht«. Zum ersten Mal stand Kaspars Wille gegen ihn auf. Kaspar war selber erschrocken. Sein Blick war schon wieder gefügig, als Daumer mit ernsthaftem Ton fortfuhr. »Ich will es aber. Ich will auch, dass du die Dame um Verzeihung bittest. Es geht nicht an, dass du eine Laune über dich Herr werden lässt. Wenn wir uns der Rücksichten gegen die Menschen entbinden würden, stünden wir alle so hilflos da wie du am ersten Tag.« Mit niedergeschlagenen Augen tat Kaspar, was ihm befohlen worden. Frau Behold nahm den ganzen Auftritt nicht schwer. Sie tätschelte Kaspars Wange und fand den Professor Daumer ziemlich komisch. Eine halbe Stunde später waren sie in den festlich erleuchteten Zimmern der Rätin. Kaspar, von Menschen umdrängt, musste die gewöhnliche Flut der Fragen über sich ergehen lassen. Frau Behold wich nicht von seiner Seite. Sie lachte beinahe zu allem, was er sagte, und er wurde allmählich verwirrt und unruhig, empfand Angst vor den Worten. Es schien ihm gefährlich zu sprechen. Es war, als ob alle Worte zwiefach vorhanden wären, einmal offenbar, das andere Mal verhüllt. Und so wie die Worte hatten auch die Menschen etwas Zwiefaches, und unwillkürlich suchten seine Blicke in ein und derselben Person die zweite, die lauernd hinterherging und verführerisch mit dem Finger winkte. Es war ihm unverständlich, was sie von ihm wollten. Ihre Kleidung, ihre Gebärden, ihr Nicken, ihr Lächeln, ihr Beisammensein, alles war ihm unverständlich. Und auch er selbst fing an, sich unverständlich zu werden. Indessen verlebte Daumer eine böse Stunde. Frau Behold, die stolz darauf war, ihr Haus zum Sammelort vornehmer Fremder zu machen, hatte heute einen Herrn zu Gast, der, wie man sich erzählte, unter falschem Namen reiste, da er in wichtiger diplomatischer Mission nach einer Residenz im Osten des Landes unterwegs sei. Man raunte sich auch zu, dass der hohe Fremde großes Interesse an dem Findlinghauser nehme, und dass er vielen einflussreichen Personen gegenüber sich abfällig und tadelnd über die unsinnigen Gerüchte geäußert habe, die Kaspars Herkunft zum Gegenstand hatten. Und man muss gestehen, dass die einflussreichen Personen sich dem Gewicht einer solchen Meinung nicht verschlossen. Aber das Treiben des vornehmen Herrn gab auch Anlass zu mancherlei Verdacht. Und der Redakteur Pfisterle, querulant wie immer, behauptete sogar, der diplomatische Herr sei nach seiner Ansicht nichts anderes als ein verkappter Spion. Wie dem auch war, von alle diesen Neuigkeiten hatte Daumer in seiner Weltverlorenheit nichts erfahren. Der Fremde gesellte sich nach kurzer Weile zu ihm, und sie kamen ins Gespräch, wobei es jener leicht anzustellen wusste, dass sie sich von den übrigen Gästen absonderten. Daumer, eingeschüchtert durch die Manieren, die delikate Zwanglosigkeit des hohen Herrn, dessen Rock Brust voller Orden hing, wusste zuerst kaum etwas zu sagen. antwortete bloß wie ein Schüler mit Nein und Ja. Allmählich gab er sich freier und erzählte seinem Zuhörer vieles von Kaspar, kam auf dessen furchtsames Wesen zu sprechen und schilderte wie zur Erläuterung das Benehmen des Jünglings, als er heute Abend vor einem eingebildeten, ohne Zweifel eingebildeten Verfolger flüchtend nach Hause gekommen war. Der Fremde hörte aufmerksam zu. »Vielleicht hat er sich aber nicht getäuscht«, entgegnete er vorsichtigen Tons. »Es mag sich da mancherlei in der Verborgenheit abspielen. Meines Wissens haben ja auch Sie, lieber Professor, vor längerer Zeit eine Art von Warnung erhalten. Sie dürfen sich daher nicht wundern, wenn aus gewissen Drohungen ernst wird.« Daumer stutzte. Doch der Fremde fuhr mit liebenswürdiger Offenheit, scheinbar harmlos plaudernd, fort. »Sie sollten sich an den Gedanken gewöhnen, dass da Mächte im Spiel sind, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Maßregeln mit Nachdruck durchzuführen. Das unruhige Gemunkel wird vielleicht als störend empfunden. Vielleicht hat man etwas auf dem Kerbholz und möchte die Öffentlichkeit vermeiden. Vorläufig mag es der Gewalt, die da im Hintergrund ist, darum zu tun sein, die Dinge möglichst in Verborgenheit abzumachen. Aber sie könnte wohl auch ein offenes Spiel treiben. Sie könnte der Polizei und den Gerichten mit Gemütsruhe die Hände binden. Einstweilen begnügt man sich aber, die Fäden hinter den Kulissen zu ziehen.« Von neuem stutzte Daumer. Die Worte seines Gegenübers schienen einen genauen Bezug zu haben. Doch der Fremde ließ ihm keine Zeit zu überlegen. Er fuhr mit heller Stimme, fast vertraulichen Tones fort. »Ich glaube vor allem, dass man die Verbreitung all des hirnlosen Geschwätzes durch das bequeme und naheliegende Mittel der Druckschrift fürchtet und ahnden wird. Man demaskiert sich dort oben ungern, und noch weniger will man von anderen demaskiert werden. Man liebt es nicht, auf den Markt zu treten, noch seine privaten Angelegenheiten da ausgeboten zu sehen. Das ist begreiflich. Der Staatsbürger hat Freiheiten genug. In seinem Bereich mag er sich tummeln, nach oben soll er sich gebunden finden.« Was war das? Daumer meinte zu verstehen, worauf er hinaus wollte. Er beschloss, dem dunklen Befehl zu gehorchen, war doch dem Zwang schon seine eigene Freiwilligkeit zuvorgekommen. »Ich möchte mir eine Frage erlauben, verehrter Professor«, begann der Fremde wieder. »Sind Sie wirklich überzeugt, dass der hergelaufene Knabe, an dem ich auf meine Art, ich will es nicht leugnen, ein gewisses äußeres Interesse nehme, die ununterbrochene Aufmerksamkeit ernsthafter Männer verdient und rechtfertigt? Lohnt es sich denn, die ganze Welt mit einer zweifelhaften Sache zu beschäftigen? Was bleibt für die großen Angelegenheiten der Nation, der Wissenschaft, der Kunst, der Religion, des Lebens überhaupt, wenn ein Mann wie Sie die besten Geisteskräfte an ein empfindsames Naturschauspiel verschwendet? Man rühmt die außergewöhnlichen Gaben des Findlings. Ich bemühe mich umsonst, solche Gaben zu entdecken. Ich bin kühn genug zu behaupten, dass ich damit nur an Ihre eigene Ungewissheit rühre. Lassen wir noch ein wenig Zeit vergehen, und wir werden über diesen Punkt eine betrübende Sicherheit gewinnen. Innerhalb der menschlichen Gesellschaft gibt es Hunderttausende von Wesen, die mit ebenso großen oder noch größeren Eigenschaften geboren, dennoch einem ungleich elenderen Los verfallen sind. Die wahrhafte Tugend müsste sich auch für sie entflammen, denn in der Idee darf dem Erbarmen mit der menschlichen Not keine Grenze gesetzt sein. Aber wo endet der Mann, der sein Herz nach allen Seiten hin zerrisse und in Fetzen austeilte? Er stünde leer da, an dem Tage, wo ein würdiger Gegenstand ein würdiges Opfer von ihm forderte. Denken Sie sich von Kaspars Lebensalter ein Dutzend Jahre hinweg, und das vermeintliche Wunder ist enthüllt bis auf den Grund und hat Ihnen nichts mehr zu geben als die beschämende Selbstverständlichkeit einer natürlichen Tatsache. Bestenfalls bleibt ein Kuriosum und das bisschen Geheimnis, das allen unreifen Köpfen so aufregend dünkt. Widerspruch und Abwehr malten sich in Daumers Zügen. Sein umherschweifender Blick suchte nach Kaspar. Aber alles, was er zu sagen wusste, war: »Nicht durch Worte kann die Seele für sich zeugen.« Der Fremde lächelte bitter. Die Seele«, erwiderte er spöttisch. »Sie kann nicht durch Worte zeugen, denn sie ist nur ein Wort wie jedes andere. Das Auge schaut, der Finger spürt, jedes Härchen lebt auf eigene Weise. Das Blut durchspritzt die Adern, jeder Sinn macht den Raum lebendig, den Tod fühlbar. Was ziert ihr euch da und wollt ein Besonderes haben und sprecht von Seele? Als sei die Seele wie ein Schmuckstück, das eine eitle Frau im Kästchen verschließt und gelegentlich an ihren Busen steckt, um beim Ball damit zu glänzen. Jeder ist im Allgemeinen ausgeteilt, und sein Zuschuss von Kräften ist kein Privileg, sondern nur Hoffnung. Oder dürfte der Adler die Seele für sich in Beschlag nehmen, weil er besser zu fliegen vermag als die Gans? Die Seele. Ihr Herren beleidigt den Schöpfer damit, ob ihr sie leugnet oder ob ihr Bücher schreibt, um sie zu beweisen. Es entstand ein Schweigen. Er spricht wie ein Satan, dachte Daumer. Und als er sich anschickte zu antworten, kam ihm der Fremde mit höflicher Eindringlichkeit zuvor. »Ich weiß, Sie lieben Kaspar«, sagte er mit veränderter Stimme, ernst und herzlich. »Sie lieben ihn brüderlich, und nicht Mitleid nährt diesen Trieb, sondern die schöne Begierde, die stets den Gott in der Brust des anderen sucht und nur im Ebenbild sich selbst erkennen will. Aber Sie möchten eine Ausrede haben für Ihre Liebe. Das ist es. Muss ich Ihnen sagen, dass es keine tieferen Wunden gibt als die Enttäuschung aus solchem Zwiespalt?« Ich rate Ihnen, fliehen Sie den Anblick und die Gesellschaft dessen, der Ihnen nichts mehr zu bieten hat als Enttäuschung. Also sind wir denn zu schwach, dem Erlebnis gegenüber so zu bleiben, wie wir zu sein glaubten, indem wir es ersehnten? Rief Daumer verzweifelt. Der Fremde verzog sein faltig altes Gesicht zu einer Grimasse des Bedauerns. Eine leichte Gebärde verriet, dass das Gespräch für ihn erschöpft sei, und sie mischten sich wieder unter die übrigen Gäste. Daumer, völlig aus der Fassung gebracht, wünschte nichts weiter, als den lärmenden Kreis zu verlassen. Er suchte Kaspar und bemerkte ihn blass und schweigsam, mitten unter schillernden Roben und grauen und braunen Frecken. Frau Behold saß auf einem niedrigen Schemel fast zu seinen Füßen, und ihr Gesicht sah hart und düster aus. Der Abschied war umständlich. Als sie auf den vereinsamten Gassen schweigend ein Stück Wegs zurückgelegt hatten, schlang Daumer den Arm um Kaspars Schulter und sagte, »Ach, Kaspar, Kaspar!« Es klang wie eine Beschwörung. Kaspar, den es nach Belehrung dürstete und dessen Herz zum Überfließen voll von Fragen war, seufzte auf und lächelte seinem Lehrer in wiedererwachtem Vertrauen zu. Sei es nun, dass Blick und Lächeln Daumer an einer Stelle seines Innern trafen, wo er sich unsicher und schuldig fühlte, sei es, dass die Nacht, die Einsamkeit, die quälenden Zweifel, das wunderliche Gespräch, das er eben geführt, seinen Geist zu übertriebener Inbrunst entzündeten. Er blieb stehen, umarmte Kaspar noch fester und rief mit emporgewandten Augen, »Mensch, oh Mensch!« Das Wort ging Kaspar durch Mark und Bein. Ihm war, als eröffne sich ihm auf einmal, was dies zu bedeuten habe. Mensch! Er sah ein Geschöpf tief unten verstrickt und angekettet, von tief unten hinaufschauend, fremd sich selbst, fremd dem anderen, dem es das Wort Mensch zuschrie, und der ihm nichts antworten konnte als eben diesen inhaltsvollen Ruf. Mensch! Sein Ohr hielt den Klang fest, der durch die Ergriffenheit Daumers etwas Weihevolles bekommen hatte. Am anderen Morgen nahm er sein Tagebuch zur Hand, und die erste Eintragung, die er darin machte, waren die drei Worte. »Mensch, oh Mensch!« Für jeden anderen natürlich eine sinnlose Hieroglyphe, für ihn aber ein bedeutungsvoller Hinweis, ein entschleiertes Geheimnis beinahe, ein Wahl- und Zauberspruch zur Abwendung von Gefahren. Es entsprach seinem kindlichen Wesen, dass er von derselben Stunde an das Tagebuch als eine Art von Heiligtum betrachtete, welches nur in Zeiten der Andacht und Sammlung zugänglich war. Und in einer jener sehnsüchtigen und angstvoll traurigen Stimmungen, die ihn häufig befielen, fasste er den sonderbaren und folgenschweren Entschluss, dass kein anderer Mensch außer seiner Mutter jemals einen Blick in dieses Heft erlangen, jemals lesen sollte, was er darin aufschreiben würde. Solche Vorsätze starrsinnig zu halten, dazu war er durchaus imstande. Als wenige Tage nachher die Prinzessinnen von Kurland in Daumers Haus kamen, die mit Feuerbach befreundet waren und für Kaspar große Anteilnahme hegten, kam zufälligerweise die Rede auf das Geschenk, das der Präsident seinem Schützling gemacht. Und da Daumer erzählte, es befände sich in dem Büchlein ein sehr gutes Stahlstichporträt des Präsidenten, wünschten die Damen, das Heft gern zu sehen. Zu aller Erstaunen weigerte sich Kaspar, es zu zeigen. Daumer warf ihm erschrocken seine Unhöflichkeit vor, aber er blieb hartnäckig. Die Damen bestanden nicht weiter darauf, ja, sie lenkten sogar die Unterhaltung taktvoll in eine andere Richtung, aber als sie fortgegangen waren, nahm Daumer den Jüngling ins Gebet und fragte ihn nach dem Grund seiner Weigerung. Kaspar schwieg. »Und würdest du auch mir, wenn ich es verlangte, das Heftchen vorenthalten?« fragte Daumer. Kaspar sah ihn groß an und antwortete treuherzig, »Sie werden es gewiss nicht verlangen, bitteschön.« Daumer war sehr betroffen und entfernte sich still. Gegen Abend kam Herr von Tucher, bat Daumer um eine Unterredung unter vier Augen, und als sie allein waren, sagte er ohne weitere Einleitung, »Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass ich unseren Kaspar zweimal beim Lügen ertappt habe.« Daumer schlug stumm die Hände zusammen. »Das fehlte nur noch«, dachte er. »Beim Lügen. Zweimal beim Lügen ertappt. Ei, du gütiger Himmel. Wie war das zugegangen?« Die Sache verhielt sich so. Am Sonntag sei er mit dem Bürgermeister in Kaspars Zimmer getreten, erzählte Herr von Tucher, und habe den Jüngling ersucht, ihn in seine Wohnung zu begleiten. Da habe Kaspar, der bei den Büchern gesessen, erwidert, er dürfe nicht. Daumer habe ihm verboten, das Haus zu verlassen. Dem Bürgermeister sei das gleich bedenklich erschienen, besonders da Kaspar ihn kaum anzusehen gewagt hatte. Er habe sich unauffällig bei Daumer erkundigt, wie dieser sich wohl erinnern werde, und seinen Verdacht bestätigt gefunden. Am anderen Tag seien beide, Herr Binder und Herr von Tucher, während Daumer von Hause fortgewesen zu Kaspar gekommen und hätten ihm seine Unwahrheit vorgehalten. Unter Erglühen und Erblassen habe er sein Vergehen zugestanden, habe aber wie ein gescheuchter Hase in die Enge getrieben und den ersten besten Ausweg ergreifend albernerweise eine Geschichte erfunden von einer Dame, die bei ihm gewesen und die ihm ein Geschenk versprochen, weshalb er auf sie gewartet habe. Auf unser mehr bestürztes als strenges Zureden bekannte er sich auch dieser Unwahrheit schuldig, fuhr Herr von Tucher mit unerschütterlichem Ernst fort. Er gab zu, dass er nur in Ruhe habe studieren wollen und dass ihm kein anderes Mittel eingefallen sei, um die lästigen Störungen abzuwenden. Inständig flehte er uns an, ihnen nichts von seinem Fehltritt zu erzählen. Er wolle es nie wieder tun. Ich habe mir es aber überlegt und bin zu dem Schluss gelangt, dass es besser ist, wenn Sie alles wissen. Es ist vielleicht noch Zeit, um das böse Laster mit Erfolg zu bekämpfen. Man kann ihm ja nicht ins Herz schauen, doch ich glaube noch immer an die Unverdorbenheit seines Gemüts. Wenngleich ich überzeugt bin, dass uns nur die äußerste Wachsamkeit und unerbittliche Maßnahmen vor gröberen Enttäuschungen bewahren können. Daumer sah vollkommen vernichtet aus. Und das von einem Menschen, auf dessen heiliges Wahrheitsgefühl ich Eide geschworen hätte, murmelte er. Wenn Sie es nicht wären, der mir das erzählt, ich würde lachen. Noch vor einer Stunde hätte ich jeden für einen Schurken erachtet, der mir gesagt hätte, Kaspar sei einer Lüge fähig. »Auch mir ist es nahegegangen«, versetzte Herr von Tucher. »Aber wir müssen Geduld haben. Sehen Sie zu, halten Sie die Augen offen. Warten Sie auf den nächsten gegründeten Anlass, dann greifen Sie ein, und zwar mit wuchtiger Hand.« Eine Lüge. Nein, zwei Lügen auf einmal. Der arme Daumer, er wusste sich keinen Rat. Er ging hin und überlegte. »Herr von Tucher nimmt den ganzen Vorgang zu schwer«, sagte er sich. »Herr von Tucher ist eine sehr gerechte Natur, aber ohne Zweifel ein Mann mit vielen Vorurteilen, die ihn dazu verführen, eine Lüge mit allen verfemenden Zeichen der Übeltat auszustatten. Herr von Tucher kennt das tägliche Leben nicht, das unser einen unterscheiden lehrt, zwischen dem, was schlecht ist und was der Andrang gebieterischer Umstände aus dem redlichsten erpresst. Aber was geht mich Herr von Tucher an? Hier handelt es sich um Kaspar. Ich glaubte, einst von ihm fordern zu dürfen, was keiner sonst von keinem fordern darf, War es eine Verblendung, eine Anmaßung von mir? Wir wollen sehen. Ich muss jetzt herausbekommen, ob er schon zu den Gewöhnlichen gehört oder ob sein Wille noch einer unhörbar rufenden Stimme zu gehorchen fähig ist. Hat sich sein Ohr jedem Geisterhauch und Hall schon verschlossen, dann ist seine Lüge eine Lüge wie jede andere. Kann ich aber noch übersinnliche Kräfte des Verstehens in ihm wecken, dann will ich die Philister verachten, die immer gleich mit dem Bakel erscheinen. Es bedurfte einer schlaflosen Nacht, um dem sonderbaren Plan Daumers, der eine Art Gottesurteil in sich schließen sollte, auf die Beine zu helfen. Die Weigerung Kaspars, sein Tagebuch zu zeigen, gab den Anstoß. »Ich will ihn bewegen, mir aus eigenem Trieb das Heft zu bringen«, kalkulierte Daumer. »Ich will etwas wie eine metaphysische Kommunikation zwischen mir und ihm herstellen. Ich werde ihn, ohne ein Wort zu sprechen, mit meinem geistigen Verlangen zu erfüllen trachten und werde eine Stunde festsetzen, innerhalb deren das nur Gewünschte zu geschehen hat. Kann er folgen, so ist alles gut. Wenn nicht, dann ade, Wunderglaube. Dann hat dieser beredsame Materialist recht gehabt, mir die Seele wegzudisputieren.« Am Morgen, so gegen 9 Uhr, kam Anna zu ihrem Bruder und sagte, Kaspar gefalle ihr heute ganz und gar nicht. Er sei schon 5 aufgestanden und es sei eine Unruhe in ihm, die sie noch nie wahrgenommen. Beim Frühstück habe er fortwährend ängstlich um sich geschaut und keinen Bissen genommen. Daumer lächelte. Sollte er jetzt schon spüren, was ich mit ihm vorhabe, dachte er. Und seine Stimmung wurde mild und zuversichtlich. Ein schicklicher Vorwand, die Frauen aus dem Haus zu schaffen, fand sich ungezwungen. Frau Daumer musste ohnehin auf den Markt. Anna wurde überredet, einige Besuche zu machen. Um 11 Uhr machte sich Kaspar an seine Schularbeiten. Daumer ging ins Nebenzimmer, ließ aber die Tür offen. Er setzte sich, das Gesicht gegen Kaspars Platz gerichtet, ein wenig hinter der Schwelle auf ein Stühlchen, und es gelang ihm alsbald mit erstaunlicher Energie, alle seine Gedanken auf das eine Ziel zu richten, auf dem einen Punkt zu sammeln. Im Haus war es sehr still. Kein Laut störte das wunderliche Beginnen. Bleich und gespannt saß er also und beobachtete, dass Kaspar häufig aufstand und zum Fenster trat. Einmal öffnete er das Fenster, das andere Mal schloss er es wieder. Dann begab er sich zur Tür und schien zu überlegen, ob er hinausgehen solle. Sein Auge war ohne Stetigkeit und sein Mund eigentümlich gramvoll verzogen. »Aha, es rumort in ihm«, frohlockte Daumer. Und immer wenn Kaspar sich dem Schränkchen näherte, in dem das blaue Heft wahrscheinlich lag, bekam der unglückliche Magier vor Erwarten Herzklopfen. Wie weit war Kaspar davon entfernt, auch nur zu ahnen, was in Daumer vorging? Zu ahnen, dass in dieser Stunde sein Geschick und Wesen vor ein Tribunal gestellt wurde. Es war ihm ungeheuer bang heute. Es war ihm so bang, dass er ein paar Mal die ganz bestimmte Vorstellung hatte, es würde ihm etwas Schlimmes zustoßen. Ja, er hatte das unabweisbare Gefühl, dass einer unterwegs sei, der ihm etwas zuleide tun werde. Erstickend lag die Luft im Raum. Die Wolken am Himmel blieben lauernd stehen. Wenn durch die Baumkronen vor dem Fenster eine Schwalbe strich, sah es aus, als ob eine schwarze Hand pfeilschnell auf- und niedertauche. Das Deckengebälk bog sich niedriger. Hinter dem Getäfel der Wand knackte es unheimlich. Kaspar ertrug es nicht mehr. Sein Blick stach, eine kühlschaurige Angst floss ihm durch die Haare. Die Brust wurde eng, es trieb ihn hinaus, hinaus. Plötzlich verließ er mit fliehenden Gebärden das Zimmer. Ruhig blieb Daumer sitzen und stierte vor sich hin wie einer, der aus dem Rausch erwacht. Vorüber. Die Frist war verstrichen. Er schämte sich sowohl seiner Niederlage als auch seines vermessenen Unterfangs, denn er war ja ein gescheiter Kopf und hatte Selbstbesinnung genug, um die spielerische Willkür dessen, was er gewollt, ernüchtert zu empfinden. Trotzdem ergriff ihn eine finstere Gleichgültigkeit. Der Hoffnung zu gedenken, die sich noch vor kurzem an den Namen Kaspar geknüpft, verursachte ihm einen schalen Geschmack auf der Zunge. Er fasste den unerschütterlichen Vorsatz, sein Leben wie ehedem dem Beruf, der Einsamkeit und den Studien zu widmen und die Kräfte des Geistes nur dort zu opfern, wo im Frieden der Erkenntnis und des Forschens jede Gabe sichtbar bezahlt wird. Kaspar Hauser. Oder? Die Trägheit des Herzens. Kostenlos downloaden und als Podcast abonnieren unter wolframhuke.de.